у нас была первая сессия, сейчас мы перейдем ко второй, я немножко буду двигаться в другом направлении. Also wir hatten jetzt die erste Session, jetzt haben wir die zweite und ich werde jetzt ein bisschen in die andere Richtung gehen. И как мы изначально говорили, что вначале мы говорили о том, что возлюбить следующее поколение, возлюбить ближнего. Und dass wir die nächste Generation und unseren Nächsten lieben sollen. И сегодня я хотел бы больше говорить о том, как найти свою судьбу в Боге. Und heute möchte ich darüber reden, wie man sein Schicksal in Gott finden kann. Вы верите, что у Бога есть судьба для вас? Glaubt ihr, dass Gott für euch ein Schicksal vorbereitet hat? Also ich glaube, dass der Herr ein Schicksal für unsere nächste Generation hat, für diese jugendliche Generation. Also ich möchte jetzt das mit einer Bibelstelle anfangen, das hat einer der weisesten Männer geschrieben, der je gelebt hat. Der hieß Salomon. Also könnt ihr euch erinnern, wie er der Weiseste geworden ist? Господь ему явился во сне. Der Herr hat sich in Traum gezeigt. И спросил, что ты хочешь? Und hat ihn gefragt, was willst du? Хочешь, дам тебе богатство? Willst du, gebe ich dir Reichtum? Хочешь, дам тебе жизнь твоих врагов? Willst du, gebe ich dir das Leben deiner Feinde? Но Соломон во сне знал, как правильно ответить. Aber der Salomo hat sogar gewusst, wie er im Traum richtig antwortet. Самое интересное, что он во сне правильно ответил. Aber gut, dass er im Traum richtig geantwortet hat. У нас наяву не всегда правильно получается ответить. Das passiert bei uns im normalen Leben nicht, wenn wir wach sind. Он сказал, Господь, я хочу мудрости. Und er sagte, Herr, ich möchte Weisheit haben. И Бог дал ему мудрость. Und so gab ihm Gott die Weisheit. И все остальное, что он не просил. Und alles andere, was er nicht gebetet hat. И вот он здесь пишет в книге Экклезиаста, 9 главе, 11 стихе. Und so schreibt er hier in Prediger 9, 11. Он делает удивительное замечание или наблюдение по жизни. Also er möchte hier eine Feststellung uns zeigen, die ziemlich bewundernswert ist oder. И обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатство, не искусным благорасположение, но время и случай для каждого. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellsten den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen das Reichtum, noch die Erfahrenen die Gunst, denn sie sind alle von der Zeit und Umständen abhängig. Может быть, ты не такой мудрый, как Соломон. Vielleicht bist du noch nicht so weise wie Salomo. Наверное, тоже видел истинное вот этого высказывания в своей жизни. Vielleicht hast du diese Aussage auch in deinem Leben schon gesehen. Ну, иными словами, не самый умный, самый богатый. Also nicht die Weisesten und nicht die Reichsten. Иногда смотришь на жизнь и очень трудно понять, почему вот у этого человека успеха, а у меня нет успеха. Wenn du so das Leben beobachtest, dann ist es manchmal schwierig zu verstehen, warum hat der das und der andere nicht. Соломон говорит, наблюдая за жизнью, я видел, что не самые быстрые, первые, не самые умные, богатые, но время и случай для всего. Aber der Salomo, wo er das Leben so beobachtete von der Seite aus, hat er gesagt, dass nicht die Schnellsten den Wettlauf gewinnen, nicht die Stärksten die Schlacht. Можно спросить вопрос, а кто управляет временем и случаем? Kann ich eine Frage in die Menge so schmeißen? Wer tut diesen кого? Временем и случаем. Also wer regiert diese Zeit und Umstände? Wer lenkt das? Иногда бывает время и случай работает против тебя. Было такое? Ты пришел, а они ушли? Manchmal gibt es solche Fälle, wo Zeit und Umstände gegen dich arbeiten. Ist es dir schon mal passiert? Du bist gekommen und sie waren weg. Ты ушел, они пришли. Du bist gekommen und sie sind weggegangen. И такое ощущение, что ты как-то не можешь вот войти вот свою зону успеха, зону благословения, зону своей судьбы. Und du hast so ein Gefühl, dass du nicht in diese Zone des Segens reinkommen kannst, die Zone des Erfolgs. Соломон повторяет эту же истину в притчах 29 главе 26 стихе. Und der Salomo wiederholt das Sprüchen 29. Говорит, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. 29, как? 26, 20, притча 29, 26. Also, das sind Sprüche 29, 26. Und er sagt, viele suchen das Angesicht eines Fürsten, aber vor dem Herrn kommt das Recht eines jeden. Und er sagt, viele versuchen im Leben so durchzubrechen und durchzumachen, aber nur der Herr hat das Recht. У меня однажды был, когда я еще жил в Сибири, у меня был друг такой. Als ich noch in Sibirien gelebt habe, ich habe einen Freund gehabt. Он вообще учился в школе для слабоумных детей. Also er hat in der Sonderschule gelernt. Он не знал таблицу умножения. Konnte nicht einmal das, die Maltabelle. Но у него была целая сеть больших магазинов по всей Сибири. Aber hat eine ganze Kette von den Supermärkten in Sibirien. Я смотрел на него. Und ich habe ihn so beobachtet. Я думал, Господь, я, может быть, и не очень умный человек. Und ich sagte mir so, Herr, ich bin vielleicht nicht so ganz ein kluger Mann. Но таблицу умножения знаю. Aber ich weiß die Maltabelle zum Beispiel. Но никаких магазинов у меня нету. Aber ich habe keine Supermarktkette. Я думал, ну прав был Соломон. Und dann habe ich mir gedacht, der Salomo hat recht. Как-то жизнь, вот, нелинейная, она несправедливая. Also irgendwie ist das Leben nicht so geradlinig und die ist manchmal ungerecht. А Бог говорит, у меня есть судьба для тебя. Aber Gott sagt, ich habe ein Schicksal für dich. И Римлянам 8 глава 28 стих говорит так. Und Römer 8, что любящим Господа, действующих по Его изволению, все содействует. Also diejenigen, die nach die Gott lieben, denen dient alles zum Guten und die nach dem Vorsatz berufen nicht sind. Все, что в твоей жизни происходит, это благо. Und nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist gut. Некоторые вещи, которые с нами происходят, нам вообще не нравятся. Also manche Dinge, die in unserem Leben passieren, gefallen uns absolut nicht. Но Господь говорит, если ты любишь меня. Aber der Herr sagt, wenn du mich liebst. Если тебе есть дело до моей воли в твоей жизни. Also wenn du an meinem Willen interessiert bist. Если ты ищешь моих путей, я так устрою, что бы ни было, оно все равно в конечном итоге будет ко благу. Und wenn du nach meinen Wegen suchst, dann werde ich so einrichten, dass es dir zum Guten dient. Иногда волю Божью можно увидеть только или в ретроспективе, когда ты видишь, оглядываешься назад, думаешь, слава Богу, что-то было. Manchmal siehst du den Willen Gottes erst dann, wenn du so zurückschaust, wenn du so rückblickst. Когда ты переживаешь что-то, wenn du etwas erlebst gerade, ты говоришь, Господь, где ты? Und du fragst so, Herr, wo bist du? Я не понимаю, я тебя не чувствую, Ich verstehe nicht, ich fühle dich nicht. А потом, когда проходит время, und dann, wenn die Zeit vorbeigeht, и ты оглядываешься, und du blickst zurück, спасибо, Господь, что ты был там, и там, da, и dann там, dann sagst и там. Du, danke Gott, dass du dort warst, dort und dort. Потому что und если dort. Бы не было того, denn wenn es dort das nicht wäre, то не было бы и вот этого. Dann wäre das auch nicht da. Потом, спасибо, Господь, за все. Deswegen danke, Herr, für alles. Все содействует ко благу. Alles dient zum Guten. Я хотел бы сегодня говорить ich möchte darüber sprechen heute, о том, как найти свое призвание. Über das, wie man seine Berufung findet. Как войти в то, что Бог приготовил. Wie man reingeht in das, wo Gott dir vorbereitet Мы hat. Много говорим об образовании. Wir reden sehr viel über die Bildung. Много говорим об обучении. Wir reden viel über die Bildung. Но я увидел один такой очень важный принцип, который действует безотказно в моей жизни. Aber ich habe so ein Prinzip in meinem Leben herausgefunden, was in meinem Leben immer funktioniert. И я увидел этот принцип в жизни одного мужа по сердцу Бога, его звали Давид. Und ich habe diesen Prinzip bei einem Mann Gottes gesehen, das ist der David. Вы помните, Давид был призван еще маленьким мальчиком. Also ihr könnt euch erinnern, dass der David noch als kleiner Junge berufen war. Была судьба от Бога для него. Er hatte ein Schicksal von Gott gehabt. Бог как-то выделил его из среды остальных людей. Gott hat irgendwie den herausgesondert. Однажды пророк Божий пришел к нему домой. Einmal ein Prophet Gottes kam zu ihm nach Hause. Правильно сказать, в дом его отца. Also in Haus seines Vaters ist besser gesagt. Интересно, из всех детей, которые были у Исея, только Давид был на работе, все остальные, видно, в компьютер играли, не знаю. Interessant ist, dass alle Söhne von Isais zu Hause waren, außer der David. И пророк хотел одного помазать, потом другого помазать. Der Prophet wollte erst einmal den einen salben, dann den anderen salben. Но Господь остановил его. Aber der Herr hat ihn gestoppt. И потом папа спрашивает, может, есть кто-то еще? Und dann hat den Papa gefragt, vielleicht gibt es noch jemanden? И папа вспомнил, да, есть, младший, он там как раз с овечками. Und der Papa fiel plötzlich jetzt ein, dass es noch einer da ist, aber der weidet die Schafe. Этот младший приходит. Und dieser Jüngste kommt. И пророк говорит. Und der Prophet sagt, ты будущий царь Израиля. Du bist der zukünftige König von Israel. Du wirst ein Schicksal. Du hast eine große Berufung. Он изливает на него елей. Und er gießt auf ihn den die Salbe aus. Он переживает помазание. Und er erlebt die Salbung. И что с Давидом происходит после этого? Was passiert mit dem David danach? Он возвращается к своим овечкам. Also er kehrt wieder zu seinen Schafen zurück. Быть помазанным. Gesalbt zu sein. Это еще не одно и то же, чтобы помазание не гарантирует перемен в твоей жизни. Also die Salbung garantiert nicht die Veränderungen in deinem Leben. Быть помазанным еще не значит быть назначенным. Also gesalbt zu sein heißt nicht auserwählt oder bestimmt zu sein. Иногда мы думаем, что помазание и переживание Бога, оно определяет все в твоей жизни. Man denkt manchmal, dass die Salbung und die Erlebnisse mit Gott dein Leben bestimmen. Это важно быть помазанным. Das ist wichtig, gesalbt zu sein. Но с другой стороны, я знаю много людей, которые приходят в церковь. Aber von der anderen Seite kenne ich viele Leute, die in die Gemeinde kommen. Sie erleben Gott seine Gegenwart. И возвращаются в ту же самую жизнь, которой жили до этого. Und kehren wieder in dasselbe Leben, wo sie vorher waren. Только потому, что ты пережил что-то. Nur weil du etwas erlebt hast. О, мурашка пробежала из левой руки в правую. Oder du hast Gänsehaut oder Или за тебя молились, и ты два сальто назад прогнувшись сделал. Man hat für dich gebetet und du hast zwei Saltos gemacht nach hinten. И многие из нас чувствуют, что, вау, Бог призвал меня, у Бога есть что-то большее для меня. Und manche von uns fühlen das, dass Gott mich berufen hat. Er hat was Größeres für mich. Я даже чувствую его прикосновение. Ich fühle sogar seine Berührung. Но ты, и ты как шизофреник живешь в двух реальностях. Und du bist, du denkst, du bist schizophren, weil du in zwei Realitäten lebst. С одной стороны, ты знаешь, что есть что-то особенное для тебя. Von einer Seite weißt du, dass etwas Besonderes für dich da ist. А с другой стороны, снаружи ничего особенного не происходит. Aber von der anderen Seite, von außen kommt nichts Besonderes an dich heran oder du fühlst nichts. Мы что-то должны знать о Божьем призвании. Wir müssen etwas über die Gott seine Berufung wissen. Первое, ты не можешь взять то, что Бог тебе не дал. Das erste, du kannst nicht das nehmen, was Gott dir nicht gegeben hat. Попробуй взять то, что Бог тебе не дал. Also versuch etwas zu nehmen, was Gott dir nicht gegeben hat. Ты будешь разочарован. Du wirst enttäuscht sein. Иоанн Креститель говорил, что не может человек взять то, что не дано ему свыше. Johannes der Täufer hat gesagt, der Mensch kann nicht das nehmen, was ihm nicht von oben gegeben wurde. Но есть и другая сторона вопроса. Aber es gibt auch eine andere Seite der Frage. Все, что Бог тебе дал, all das, was Gott dir gegeben hat, ты должен взять. Musst du nehmen. Если ты этого не берешь, это тоже не исполняется в твоей жизни. Wenn du das nicht nimmst, dann wird das auch nicht in deinem Leben in Erfüllung kommen. И моя тема сегодня, как взять то, что Бог тебе дал. Und mein Thema ist heute, wie nimmt man das, was Gott dir gegeben hat. И как я сказал раньше, помазание не гарантирует перемен на твоей жизни. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dass eine Salbung keine Veränderung in deinem Leben garantiert. Когда Давид вошел в свою судьбу. Als David in sein Schicksal reingetreten ist. Когда в жизни этого юноши изменилось все. Wann ist alles in seinem Leben, wann wurde alles verändert in Помните, seinem мы Leben? Говорим о следующем поколении. Also denkt an die nächste Generation. Как нашим парням и девушкам входить в то, что для Бога Also не wir sollen unsere Jungs und unsere Mädels in das reinkommen, was Gott für sie vorbereitet Потому hat. Потому что каждый из тех, которые танцевали сегодня. Denn jeder, der hier getanzt hat. Показывали сценки. Die haben hier Auftritte, haben Theaterstücke gezeigt. Поклонялись Господу. Die haben Gott angebetet hier, haben getanzt für ihn. У Бога есть место и время. Gott hat Zeit. Und Ort для каждого из них. Für jeden von ihnen. Знаете, это большое откровение уже понять, что есть место и время для меня. Also das ist eine große Offenbarung, wo man über Zeit und Umstand. Это очень смиряет, когда ты понимаешь, что ты вот там, где ты есть, не потому что такой умный, способный, а das, Бог дал тебе место и время. Das demütigt dich, wenn du weißt, wo du stehst, dass du das nicht selbst gemacht hast, sondern dass der Herr dir Zeit und Umstand gegeben Если hat. Если ты в чем-то успешен. Wenn du irgendwo erfolgreich bist, и ты не понимаешь, что ты успешен только по одной простой причине, что Бог дал тебе место и время. Und du verstehst, dass du aus einem einzigen Grund erfolgreich bist, weil Gott hat dir die Zeit und Umstand gegeben. В нашей церкви в Москве есть, я знаю, несколько таких очень успешных людей. Also wir haben in unserer Gemeinde, in mehreren Gemeinden viele erfolgreiche Menschen. И когда я с ними общаюсь, говорю, расскажи мне секрет твоего успеха. Und wenn ich mich mit ihnen so unterhalte, dann frage ich sie, sag mir mal das Geheimnis von deinem Erfolg. Он говорит, честно. Er sagt, ehrlich. Я говорю, честно. Und ich, ehrlich. Олег, так получилось. Олег, das kam einfach so dazu. Ну, ты хочешь услышать какие-то такие вещи? Он говорит, да просто Möchte, так получилось. Er sagt, du möchtest von mir irgendwelche besonderen Dinge hören, aber es ist einfach so dazu gekommen. Кто-то там говорит, я просто был там первый. Ich war dort einfach nur als Erster da. Я первый начал, я не самый умный, не самый творческий, не самый способный. Also ich bin nicht der Kreativste, der Fähigste, ich bin nicht der Beste. Просто я знал одного брата, он меня позвал, потом мы начали делать, потом он ушел, я остался, и так вот я самый главный. Also ich habe einfach einen Bruder gekannt, der Bruder hat mich mitgenommen, so dort bin ich auch geblieben. Я проповедую по многим-многим церквям. Also ich predige in vielen Gemeinden. И я увидел, знаете, одну такую вещь, что Und ich habe so eine Sache gesehen. Не всегда пастор самый умный в церкви. Also nicht immer ist der Pastor der Klügste in der Gemeinde. Он просто там был первый. Er war dort einfach nur als Erster da. Просто так получилось. Es ist einfach nur so dazu gekommen. И когда люди приходят, то есть, ну... Und wenn die Menschen kommen... Прости, пастор Генри, я... Entschuldige, Pastor Henry. Это не про вашу церковь. Das ist nicht über eure Gemeinde. Это про другие. Das ist über die anderen. Я увидел, когда люди спрашивают меня, там, Олег, как ты стал тем, кем ты стал? Und wenn man mich fragt, Oleg, wie bist du zu dem geworden, was du bist? Я просто как-то был в правильном месте, в правильное время, и как-то оно так получилось. Ich war einfach nur am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, und es ist einfach so dazu gekommen. И горе мне, если я начинаю думать, что вот это я такой особенный, я такой... Я вот такой харизматичный, я такой способный. Und es wäre schlimm, wenn ich so denken würde, dass ich der Charismatischste bin, dass ich der Klügste und der Beste bin. Наша церковь люди в 100 раз харизматичнее, чем я, и в 1000 раз способнее, чем я. Also es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die charismatischer und fähiger sind als ich. Один у нас есть, wir haben einen, там президент одной компании. Also der ist ein Vertreter von einer Gruppe. На него 200 человек работает. Also der ist Präsident von einer Gruppe und da arbeitet, der hat 200 Leute bei sich als Mitarbeiter. Он говорит: Олег, я многие мои работники, они умнее, чем я. Und er sagt: Oleg, manche Mitarbeiter sind klüger als они ich. Они более творческие, чем sie я. Sie sind mehr kreativer als ich. Они более способные, чем sie я. Sie sind fähiger als ich. Они более умные, чем я. Die sind weiser oder klüger als Но ich. Но так получилось, что я их босс. Aber es ist so dazu gekommen, dass ich hier Chef geworden bin. Получилось. Das ist einfach so passiert. И благословенны мы, когда мы это понимаем. Und wir sind gesegnet, wenn wir das begreifen. Это делает нас, с одной стороны, смиренными. Das macht uns von anderer Seite demütig. А с другой стороны, благодарными. Und von der anderen Seite dankbar. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Я хочу, опять же, если мы вернемся к Давиду. Und nochmal, wenn wir nochmal zum David zurückkehren. Он чувствовал, что он призван. Also er hat gefühlt, dass er он berufen был помазан. War. Er war gesalbt. Он получил пророчество. Er hat eine Prophetie bekommen. Но когда он вошел в свое призвание? Aber wann ist er in seine Berufung reingekommen? Когда он сразился с Голиафом? Als er erst einen Kampf mit Goliath hatte. Вы знаете, часто мы боимся сражений. Wisst ihr, oftmals haben wir Angst vor den Kämpfen. Но если ты не готов сражаться, aber wenn du nicht bereit bist zu kämpfen, ты не готов войти в то, что Бог для тебя приготовил. Dann bist du nicht bereit, in das reinzugehen, was Gott für dich vorbereitet Иисус hat. Говорил, Царство Божие. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes усилием берется. Wird mit Gewalt gewonnen. Бог как-то очень genommen. Интересно нас благословляет. Der Herr besegnet uns. Он не просто благословляет тебя. Also er segnet dich nur, nicht nur einfach so. Ты должен научиться брать то, что он тебе sondern дает. Du musst lernen, das zu nehmen, was er für dich vorbereitet Помните, hat. Как Бог подарил обетованную землю Иисусу Навину? Könnt ihr euch erinnern, als Gott das verheißene Land dem Joshua Navin gegeben hat, Иисус geschenkt Навин, hat? Я обещал землю Аврааму, Исааку и Якову. Und dann hat er gesagt, ich habe dieses Land dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob versprochen. Обещал. Ja, ich habe versprochen. Вот она, дарю. Also da ist sie, ich schenke es dir. Господь, а там великаны? Herr, aber dort sind doch so viele Riesen. А можно этот подарок без великанов? Kann man dieses Geschenk ohne diese Riesen haben? Бог говорит, без великанов нельзя. Und der Herr, nein, ohne Riesen geht's nicht. Берешь с великанами или не берешь? Nimmst du mit den Riesen oder gehst du weg? И часто мы думаем только потому, что Бог нам что-то обещает и говорит. Und oftmals denken wir, wenn Gott uns was verspricht und was für uns möchte. Это должно прийти без сражений. Das muss ohne Kampf kommen. Бог помещает свое благословение. Der Herr verspricht seinen Segen. Прямо посредине сражения. Der verspricht das genau mitten im Kampf. Если бы ты спросил Давида, wenn du David gefragt hättest, какой самый сложный и самый страшный день твоей жизни? Welcher war der schwierigste und der schrecklichste Tag in deinem Leben? Может быть, мы бы с тобой ответили. Vielleicht hätten wir miteinander ihm geantwortet. Это день сражения с Голиафом. Das war der Tag des Kampfes mit dem Goliath. Он сказал бы, это самый славный день моей жизни. Aber er hätte gesagt, das ist der beste und der schönste Tag in meinem Leben. Denn nach diesem Tag я никогда не вернулся туда, откуда я пришел. Bin ich nicht mehr dorthin gekehrt, zurückgekehrt, wo ich herkam. Я начал видеть, как мое пророчество на мою жизнь исполняется. Denn ich habe angefangen zu sehen, wie diese Prophetie in meinem Leben in Erfüllung kommt. Как-то так получается, что Бог помещает наше благословение посредине неприятностей. Das kommt irgendwie so dazu, dass der Herr seinen Segen genau mitten in unseren Unannehmlichkeiten platziert. И если ты все время привык убегать от своих неприятностей, und wenn du immer gewohnt warst, von deinen Unannehmlichkeiten abzuhauen, убегать от своих сражений, und von deinen Kämpfen abzuhauen, угадай, от чего ты убегаешь. Dann denke mal nach, von was du wegläufst. От своих благословений. Du läufst von deinen Segnungen weg. Не бойся сражений. Deswegen hab keine Angst Именно vor den Kämpfen. Сражения покажут, denn genau, что ты призван. Denn genau die Kämpfe werden dir zeigen, dass du berufen bist. Иногда мы говорим, я хочу быть служителем, я хочу там проповедовать, я хочу быть миссионером. Manchmal sagen wir so, ich möchte dienen, ich möchte ein Prediger sein, ich möchte missionieren. И только приходят какие-то маленькие трудности. Und sobald irgendwelche Schwierigkeiten kommen, ты убегаешь и говоришь, если бы это был Господь, там Голиафа бы не было. Dann rennst du davon weg und dann sagst du, wenn das der Herr wäre, dann würden dort keine Goliaths da sein. Есть здесь люди, у которых есть свой великан? Gibt es hier Menschen, die seinen Riesen haben? Я рад, что ты пришел сегодня. Also ich freue mich, dass du hierher gekommen bist heute. Твой великан – это вход в твою судьбу. Also dein Riese ist der Eingang in dein Schicksal. Благословение всегда приходит, находится в сражении. Denn die Segnungen sind immer, die befinden sich immer im Kampf. Но я не об этом хотел сегодня говорить. Aber ich wollte nicht darüber heute sprechen. Потому что когда Давид оказывается на этом месте, denn wenn David sich in diesen Umständen befindet, его не позвали туда, к Голиафу. Also man hat ihn dort nicht hin zum Goliath gerufen. Как великого воина. Wie einen großen Krieger. Как великого бросателя камней. Wie einen, der so super Steine schleudern kann. Его направили туда нести хлеб. Man hat ihn dorthin geschickt, dass er dort Brot und Käse zu seinen Brüdern bringt. Знаете, что является тропой к служению, тропой к благословению, тропой к твою судьбу? Wisst ihr, was der Pfad, also der Weg zu deinem Segen, zu deinem Dienst ist? Это готовность служить братьям. Das ist die Bereitschaft, deinen Geschwistern zu dienen. Если ты наберешь в интернете сегодня Давид и Голиаф, wenn du heute den Goliath und den David nimmst, то увидишь только картин, где Давид с прощой. Also da wirst du so viele Bilder sehen, wo der David mit seiner Steinschleuder dasteht. Но я вот хотел вам найти, не нашел ни одной картинки, где Давид с сумкой. Aber ich hab so lange gesucht nach einem Bild, wo der David mit einer Tasche ist. Но истина в том, что это не проща привела Давида к месту его судьбы. Aber die Wahrheit ist, dass nicht dieser Steinschleuder ihn zu seinem Schicksal geführt hat. А сумка с сыром и хлебом. Sondern seine Tasche mit Brot und mit Käse. Он даже не, он не шел туда воевать. Also er ging nicht dorthin, um zu kämpfen. И он даже не подозревал. Er hat nicht einmal geahnt. Куда это служение? Wohin dieser Dienst ihn führt? Приведет его. Приведет его? Куда служение? Да. Wohin es ihn führt? Давайте мы посмотрим с вами это место Писания. Первая книга Царств, 17 глава, с 13 по 19 стихи. Also lass uns gleich 1. Samuel 17, die Verse 13 bis 19 lesen. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der Erstgeborene Eliab und der zweite Abinadab und der dritte Schammah. David war aber der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Die Philister aber kamen morgens und abends und stellten sich 40 Tage lange hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder diese Äpfer, geröstetes Korn und diese 10 Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft und sich nach den Brüdern und sie nach den Brüdern, ob es ihnen gut geht und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Also in diesem Tal находилось его место. War sein Platz? Место судьбы. Also war sein Ort, der sein Schicksal. Где Давид встретился со своей судьбой. Und der David traf an sein Schicksal dort. Знаете, проблемы сегодня. Weißt ihr, die Probleme heute? Все сегодня любят командовать. Also es lieben heute alle zu kommandieren. Но мало кто хочет служить. Also aber wenige wollen dienen. И я верю за поколение. Und ich glaube an die Generation, которая найдет себя в служении. Die sich im Dienst findet. Поколение непрощей. Also nicht die Generation von Steinschleudern, sondern von den Taschen. Тебе, ich möchte dir eins sagen. Wenn du einen Dienst gefunden hast, dann hast du deinen Sieg gefunden. Und man schickt ihn nicht zum Kämpfen. Он даже не относится только к этой категории. Говорит, они воины, ты мальчишка. Er sagt sogar der Isa, sein Vater, dass er bloß ein Junge ist. Er ist ja kein Kämpfer. Но покуда Давид не научился быть верным с сырами и с хлебами, которые ему доверили. Aber solange der David nicht gelernt hat, treu zu sein mit den Broten und mit dem Käse. Он не обнаружил силу прощи, которая была в его руках. Hat er die Kraft von dieser Steinschleuder nicht finden können. Опять же, не проща привела его к этому месту. Und wieder, nicht der Steinschleuder hat ihn in dieses Schicksal reingeführt. Очень умелый, очень способный. Er war sehr gekonnt und er war sehr fähig. Но не его умения и способности привели его к этому. Aber nicht seine Begabungen haben ihn dahin gebracht. Он пришел служить другим. Sondern er kam dahin, um anderen zu dienen. И как он служил другим. Und wie er anderen gedient hat. Он нашел себя. Hat er sich gefunden. Он принес обед старшим братьям. Er hat das Mittagessen seinen ältesten Brüdern gebracht. А нашел свою судьбу. Und hat sein Schicksal gefunden. Ты не убьешь Голиафа в своей жизни. Du wirst den Goliath in deinem Leben nicht umbringen. Покуда не научишься служить братьям. Solange du nicht lernst, deinen Brüdern zu dienen. Если ты не способен принести кому-то обед. Wenn du nicht fähig bist, jemanden ein Mittagessen zu bringen. Ты не готов для своей судьбы. Dann bist du nicht bereit für dein Schicksal. И это серьезное послание. Und es ist eine ernsthafte Botschaft. Но когда я смотрю на свою жизнь. Aber wenn ich so auf mein Leben zurückblicke. Все драматические повороты в моей жизни. Alle dramatischen Wendungen in meinem Leben. Когда я смотрю, как Бог направлял меня. Wo ich schaue, wie Gott mich gelenkt hat. Это никогда не была проща. Das war niemals eine Steinschleuder. О, Олег, он так хорошо проповедует, он так хорошо молится, он такой харизматичный. Er ist so ein charismatischer Pastor. Это всегда была сумма. Das war immer eine Tasche. Я где-то был с этой суммой, кому-то помогал. Ich war irgendwo mit dieser Tasche unterwegs, ich habe jemandem geholfen, ich habe etwas getan. Я еще старший пастор в городе Челябинске, там большая тысячная церковь. Also ich bin jetzt der oberste Pastor in Челябинск, in einer Gemeinde. Лет 12 назад я туда поехал вообще как переводчик. Also der Hauptpastor, also ich war dorthin vor 10 Jahren gereist. И у них были большие проблемы там с лидерством, с пасторством. Und die haben dort große Probleme mit Pastoren gehabt, mit der Leiterschaft. И меня попросили, можешь приехать попереводить? Und man hat mich darum gebeten, kannst du mal kommen und ein bisschen übersetzen? Я поехал переводить. Und ich bin dorthin gegangen, um zu übersetzen. А вернулся как старший пастор, за меня церковь проголосовала там. Он был zurückgekehrt als ein Hauptpastor, weil die Gemeinde für mich gestimmt hat. Я видел, если ты готов таскать сумку. Und ich habe gesehen, wenn du bereit bist, diese Tasche zu schleppen. Бог может использовать тебя с прощою. Dann kann der Herr dich mit einer Steinschleuder gebrauchen. Я хочу молиться сегодня. Ich möchte heute beten. Чтобы наше поколение не потеряло сумки. Damit unsere Generation die Taschen nicht verliert. Чтобы мы не пропустили искусство служения. Damit wir diese Kunst zu dienen nicht verpassen. Нам хочется быть на виду, хочется быть важными. Wir möchten immer wichtig sein. Wir möchten immer unter den Augen, unter den Leuten sein. Но самое главное в нашей жизни. Aber das Wichtigste in unserem Leben. Это служение. Das ist der Dienst. Я вообще даже не про Давида хотел говорить. Ich wollte eigentlich gar nicht über David sprechen. Я хотел перепрыгнуть от Давида к сыну Давидову. Ich wollte eigentlich vom David zu seinem Sohn rüberspringen. К Иисусу. Zum Jesus. Знаете, Евангелие от Иоанна, 13 глава. Wisst ihr, Johannes 3. Я не буду первый стих читать, там в первом стихе Иисус собирает своих апостолов на Пасху. Also der Jesus versammelt so seine Jünger zum seine Aposteln zum Osterfest. Он знает, что осталось совсем немного часов с учениками. Also er weiß, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat, also noch hat bis zur Verhaftung. Он хочет научить их самому важному уроку жизни. Und er möchte ihnen der wichtigste Ratschlag geben im Leben. Иисус подобно Давиду, он призван. Jesus ist ähnlich wie David, er ist berufen. Но он не признан. Aber er ist nicht anerkannt. Никто его не признает. Niemand kennt, tut ihn anerkennen. И здесь в третьем стихе. Und hier in der dritten, im dritten Vers, Johannes 13. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Also Johannes 13. Иоанн увидел что-то на жизни Иисуса. Also Johannes hat etwas an dem Leben von Jesus gesehen. Говорит, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Und er sagte, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. И что он от Бога шел и к Богу исходит. Und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Интересно, как-то Иоанн увидел, что вот в данный момент Отец все отдал в руки Иисуса. Interessant ist, dass Johannes hier gesehen hat auf einmal, dass Gott alles in die Hände von Jesus gegeben hat. Петр этого не понял. Петрус hat das nicht verstanden. Когда они пришли арестовывать Иисуса чуть позже. Als man später gekommen ist, um Jesus zu verhaften. Петр схватил меч, отрубил ухо первосвященнику. Hat ein Schwert genommen und hat gleich dem einem Priester das Ohr abgehauen. Слуге первосвященника. Also einem Diener von dem Priester. И Иисус останавливает его. Und Jesus stoppt ihn. Говорит, послушай, ты не понял. Und hat gesagt, hör zu, du hast это вообще не вопрос физического противостояния. Das ist überhaupt nicht die Frage von dem physischen Widerstand. Никто мою жизнь забрать не может, я ее сам отдаю. Niemand kann mein Leben sich einfach so sich nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Здесь стоит легион ангелов, я только пальцем щелкну, от этой Римской империи камня на камне не останется. Da steht eine Legion von den Engeln und wenn ich bloß einen Schnaps mache, dann wird diese ganze römische Besatzung umkommen. Петр, ты не понял. Петрус, du hast es nicht begriffen. Отец все отдал в мои руки. Dein Vater hat alles in meine Hände gegeben. И у меня вопрос. Und ich habe eine Frage jetzt. Что ты будешь делать? Was wirst du tun? Когда ты самый главный человек в комнате. Wenn du der wichtigste Mann in dem Zimmer bist. Что ты будешь делать? Was wirst du machen? Когда отец все отдал тебе. Wenn wo Vater dir alles hingegeben hat. Ты лидер отдела. Du bist der Leiter von einer Abteilung. Лидер домашней группы. Du bist der Leiter von einer Kleingruppe. Лидер прославления. Du bist der Leiter vom Lobpreis. Капитан команды. Du bist der Captain von einem Team. Старшая сестра. Du bist die oberste Schwester. Муж, который... Du bist der Mann. Кто? Ehemann. Кто муж? Wer ist der Ehemann? Also муж. Глава. Also du bist der Haupt. Also Ehemann, das ist der Haupt. Что ты будешь делать? Was wirst du tun? Иисус подсказывает, что нужно делать. Und Jesus sagt hier, was man tun soll, im Vers 4. Встал с третьей, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er ein Gas in Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ученики не могут поверить своим глазам. Die Jünger konnten seinen Augen nicht glauben. Петр говорит: Иисус, прекращай, у нас есть слуги. Petrus hat gesagt: Hör auf, du, wir haben doch Leute, die uns dienen. Иисус, мы видели, что ты умеешь делать этими руками. Jesus, wir haben gesehen, was du mit diesen Händen tun kannst. Ты наш Господь, наш Мессия, наш Рави. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist unser Rabbi. Я хочу научить вас самому важному уроку жизни. Aber Jesus hat gesagt: Ich möchte euch das Wichtigste im Leben beibringen. Что ты будешь делать? Was wirst du tun? Когда Бог поднимает тебя. Wenn Gott dich erhebt. Ищи ноги, чтобы помыть. Suche nach den Füßen, zu waschen. О, ты самый главный муж. О, du bist der wichtigste Mann. Что делает самый главный? Was macht der wichtigste? Ищет ноги, чтобы помыть. Sucht nach den Füßen, zu waschen. О, тебя назначили главой отдела. О, man hat dich zu einem Abteilungsleiter. Что делает глава отдела? Was macht der Abteilungsleiter? Ну, много что. Also vieles. Но Иисус говорит, я хочу научить тебя главному уроку. Jesus sagt, ich möchte dir das Wichtigste im Leben beibringen. Возьми свою сумку. Nimm deine Tasche. Послание филиппийцам. Die Philippa. Говорит, что он, будучи сыном Божьим. Sagt, dass er, der das Sohn Gottes ist. Не почитал хищением быть подобным Богу. Der war nicht selbstsüchtig und hat sich, der wollte nicht dem Gott gleich sein. Но уничижил себя самого. Aber hat sich erniedrigt. И стал как человек. Und wurde wie Mensch. Смирил себя. Er hat sich gedemütigt. Был послушен и послушен до смерти и смерти крестной. Und er war gehorsam bis zu dem Tod und bis zum Kreuztod. Поэтому. Deswegen. Бог превознес его. Hat ihn Gott ihn erhoben. И дал ему имя выше всякого имени. Und gab ihm den Namen höchste Name über alle anderen. Друзья. Meine Freunde. Я думаю, что бы было, если бы друзья Давида отговорили вот этой сумке. Ich denke mir, was wäre passiert, wenn seine Freunde ihn abgeraten haben oder dass er diese Tasche nicht mitnimmt? David, за кого папа тебя считает? Hey David, für wen hält dich der Vater? Почему ты должен таскать эту сумку? Wieso sollst du diese Tasche rumschleppen? Да они взрослые мальчики уже. Das sind doch schon große Jungs. Да они над тобой смеются. Also die lachen dich doch nur aus. Да они что, сами не справятся? Können sie denn selbst dann nicht das machen? Ты что, мальчик на побегушках? Bist du ein Junge für alles? Тоже мне нашли курьера. Was ist das? Bist du ein Kurier oder was? Он даже не представлял, что несет там. Er hat sich nicht einmal vorstellen können, was er dort trägt. Друзья мои. Meine Freunde. Эта сумка. Diese Tasche. Не только накормила братьев Давида. Sie hat nicht nur die Brüder von David genährt und gespeist. Она накормила Давида. Sondern die hat dem David zu essen gegeben. И детей Давида. Und auch seine Kinder. И детей Давида. Und auch die Kinder von den Kindern von David. Я верю в такие благословения. Also ich glaube an solche Segnungen. Которые не только для тебя. Die nicht nur für dich sind. За твое служение. Also für deinen Dienst. Бог будет благословлять. Wird der Herr segnen. Тебя. Dich. Твоих детей. Deine Kinder. И детей твоих детей. Und die Kinder deiner Kinder. То, что он Бог поколений. Weil das Gott der Generationen ist. Не оставляй свою сумку. Deswegen lass deine Tasche nicht liegen. Но почему Иисус, дьявол никогда не мог ухватиться за Иисуса? Denn der Teufel konnte niemals den Jesus greifen. Он не понимает этого принципа. Er versteht dieses Prinzip nicht. Когда искали, чтобы найти младенца Иисуса. Als man gesucht hat nach dem Baby Jesus. Его искали у царей. Also еще раз. Его пришли к царю Ироду, где родился царь. Man kam ja zum König Herodes und dann hat man gesagt, man hat gefragt, wo ist der König von Israel? А он смирил себя. Aber er hat sich gedemütigt. Вы знаете, нет ничего более обидного. Wisst ihr, es gibt nichts, was schlimmer wäre oder was enttäuschend wäre. Когда ты видишь человека во власти. Wenn du einen Menschen siehst, der eine Machtposition hat, позиции, der hat eine Position, при деньгах, с властью, der hat Geld, der hat Macht, и он кичится этой властью, und er gibt damit an. И гордость из него идет. Und diese Stolz это одно из самых неприятных зрелищ. Aber in verschiedensten und unschönen Dingen. И знаете, что оставляет, наоборот, неизгладимый след в сердце и жизни человека. Und wisst ihr, was ein unauslöschlichen Schritt oder wie soll man das sagen, ein Gedanken hinterlässt? Когда видишь людей? wenn du Menschen siehst, которые великие люди, die große Menschen sind, они могут себе позволить что угодно, die können sich alles leisten, was sie wollen. Но они снимают себе одежду. Aber sie ziehen sich aus и начинают служить тебе. Und fangen an, dir zu dienen. Эти вещи не забываются. Und diese Dinge können nicht vergessen werden. Я помню, наверное, лет 30 назад. Ich kann mich erinnern, ungefähr so vor 30 Jahren. Я тогда служил в Сибири. Ich habe damals in Sibirien gedient. Я еще вообще не был пастором. Ich war damals noch gar kein Pastor. Я просто был переводчиком. Ich war einfach nur ein Übersetzer. И к нам приехал там на конференцию апостол Ульф Экман. Und zu uns kam ein Apostel. И там целая свита с ним, делегация приехала, пастора большие. Er hat viele Delegationen gehabt, er hat viele Pastoren mit dabei gehabt. А у нас что в Сибири делать? Одно дело. Мы в баню ведем всех. То есть больше у нас таких развлечений. Und wir in Sibirien, wir sind da ganz einfach. Was sollen wir machen? Wir bringen unsere Gäste alle nur bloß in die Bagne, also in die Sauna. Мы взяли всех этих апостолов, миссионеров, мы всех в баню. Und wir haben diese Apostel, diese Missionäre haben alles mitgenommen und haben sie in die Sauna gebracht. А я просто был переводчиком. Und ich war dabei, ich war einfach nur ein Übersetzer. Я там служил, бегал. Also ich habe dort gedient, bin hin und her gerannt. И когда все попарились, und sobald alle dann fertig waren mit saunieren, и все уже оделись, und haben alle sich angezogen, я думал, да, хоть посижу немножко, сам погреюсь. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal auch mal selbst ein bisschen in die Sauna. Все уже начали уходить, пока не, я быстренько залез в парилку и сел там. Und ich bin schnell in die Sauna und alle waren schon am gehen. А потом смотрю и думаю, я перепарился, что ли? Und dann sitze ich da und denke mir, habe ich jetzt zu viel sauniert? Die Tür geht auf. И пастор Ульф заходит. Und Pastor Raul kommt rein. Ульф. Also Ульф. Ульф. Я, ну, и для меня он был апостол, для меня он был недосягаемый величина. Also für mich war so ein großer Apostel, der unerreichbar ist. Я говорю, пастор, вы же уже уходили, оделись. Und ich habe gesagt, Pastor, Sie haben sich doch schon angezogen, wollten gehen. Он говорит, ну, ты же служил целый день. Aber er antwortet, du hast doch uns den ganzen Tag gedient. Должно быть так скучно одному сидеть в бане. Es ist doch so langweilig, allein in der Sauna zu sitzen, oder? Давай я с тобой посижу. Komm, lass mich mit dir sitzen. Вы знаете, я слышал сотни его проповедей. Wisst ihr, ich habe hunderte von seinen Predigten angehört. Ни одной толком не помню. Und ich kann mich fast an keine so richtig erinnern. Но тот случай в бане. Aber dieser Vorfall in der Sauna. Я помню до конца своей жизни. Werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Об этом случае рассказываю своим детям. Ich erzähle über diesen Vorfall meinen Kindern. И буду рассказывать своим внукам. Und ich werde das auch meinen Urenkeln erzählen. Потому что что-то происходит. Denn es passiert etwas. Когда ты способен. Wenn du fähig bist. Смириться. Sich zu demütigen. И помыть кому-то ноги. Und jemanden die Füße zu waschen. Это изменяет судьбы. Das verändert die Schicksale. Мы перестали ценить служение. Also. Хорошо, скажу другими словами. Я много летаю. Also ich fliege viel. У меня золотая карточка Аэрофлота. Ich habe sogar eine goldene Karte von Aeroflot. И меня часто апгрейдят в бизнес-класс. Also man upgradet mich. Also man. Я не покупаю это просто потому, что золотая карточка, когда нет. Also weil ich eine goldene Karte habe, deswegen werde ich immer wieder in Business-Class darf ich fliegen. И это очень приятно. Und das ist sehr angenehm. И однажды мне так стало приятно, что я решил проверить, думаю, слушай, может покупать билеты бизнес-класса? Und dann habe ich mir gedacht, das irgendwie ist das ziemlich angenehm. Vielleicht soll ich mir mal ein Ticket kaufen für Business-Class. Но когда увидел, сколько эти билеты бизнес-класса стоят. Aber als ich gesehen habe, wie viel diese Tickets kosten. Они стоят в 2,5 раза больше, чем эконом-класс. Also sie kosten 2,5 mal mehr als die normale Economy-Class. И меня вдруг осенило. Und plötzlich wurde ich so erleuchtet. Почему такая большая разница в билетах? Und wieso ist das so ein großer Unterschied zwischen diesen Tickets? Мы летим на одном самолете. Also wir fliegen einen Flugzeug. Они не прилетят раньше, чем я. Also sie kommen nicht schneller als ich. Из-за чего такая огромная разница? Und warum gibt es so ein großer Unterschied? Ответ один. Die Antwort ist die eine. Сервис. Service. Оказывается, сервис. So wie es aussieht, ist der Service. Служит дороже билета. Kostet mehr als das Ticket selbst. Я подумал. Und ich habe mir so gedacht. Что самое главное в моей жизни? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Я думал, может быть, самое главное в моей жизни это как я проповедую. Ich dachte, vielleicht ist das Wichtigste in meinem Leben, wie ich predige. Ты забудешь мою проповедь уже завтра. Also, du wirst wahrscheinlich meine Predigt morgen schon vergessen. Но если я могу послужить тебе. Aber wenn ich dir dienen kann. Это в 2,5 раза дороже. Das ist 2,5 mehr teurer als das was. Я видел, что мало проповедовать. Also ich, Ты должен научиться служить. Also, gut, dass du predigen kannst, aber es ist besser, wenn du lernst zu dienen. Ты должен найти свою сумку. Du musst deine Tasche finden. Люди хотят позиции какой-то. Wenn die Menschen eine Position wollen. И некоторые люди, но они не любят служить. Also es gibt manche Menschen, die da sein wollen auf der Position, aber sie wollen nicht dienen. Они напоминают, знаете, есть такие собаки, которые ты ешь, когда на машине собака увязалась за машиной, она гавкает, гавкает за тобой. Wisst ihr, es ist so ähnlich, wenn ein Hund hinter einem Auto rennt und bellt die ganze Zeit. Глупая собака. Und man denkt, es ist ein dummer Hund. Даже если остановлюсь, дам тебе ту машину, ты все равно не умеешь ездить. Also auch wenn ich jetzt stehen bleibe und gebe dieses Auto, du wirst sowieso dieses Auto nicht fahren können. Когда люди говорят там, oh, я хочу позицию, я хочу позицию, я хочу позицию. Wenn die Menschen ständig die ganze Zeit sagen, ich will diese Position, ich will diese Position. Зачем тебе позиция? Wozu brauchst du das? Если ты не любишь служить. Wenn du es nicht liebst zu dienen. Найди свою сумку. Deswegen finde deine Tasche. Когда ты находишь свою сумку. Wenn du deine Tasche findest. Ты находишь свою судьбу. Dann findest du dein Schicksal. Что-то в твоей жизни меняется. Etwas verändert sich in deinem Leben. Ты вроде служишь им. Es sieht so aus, als ob du ihnen dienst. А находишь себя. Aber du findest dich darin. Знаете, мы должны увидеть маленькие вещи как большие. Also wir müssen diese kleinen Dinge sehen, als wären sie groß. Мы должны сами служить молодым. Wir sollen selber der Jugend dienen. Как я сказал, у меня пятеро детей. Wie ich schon gesagt habe, ich habe 5 Kinder. И я рассказывал про некоторые проблемы с одними сегодня утром. Also ich habe über manche Kinder erzählt, dass ich Probleme hatte. У меня было у меня были другие дети, которые вот наоборот, которые были просто вот посвящены церкви вот до мозга костей. Und ich habe auch andere Kinder gehabt, die wirklich bis zu ihrem Knochenmark komplett hingegeben waren der Gemeinde und Gott. Одна из моих дочерей, она как мать Тереза. Und eine meiner Töchter ist wie Mutter Teresa. Она с утра до ночи в церкви. Also sie ist von früh bis abends in der Gemeinde. Она в детской церкви. Sie ist in der Sonntagsschule. Она участвует в молодежном служении. Sie ist öfters mal beim Jugenddienst. Я пастор этой церкви. Also ich bin der Pastor von dieser Gemeinde. Но она там в три раза больше, чем я. Aber sie verbringt dort dreimal mehr Zeit als ich. Я вижу, как sie ее использует, использует, использует. Und ich sehe, wie sie gebraucht wird und man missbraucht. Я даже ревновать начал, говорю, ты дома не убираешься, ты там в этой церкви с утра до ночи. Ich bin schon langsam eifersüchtig geworden, habe gesagt, du bist nie zu Hause, du räumst nicht auf. Я помню, как я стал и говорю, что не позволяем они тебя используют, не позволяем тебя использовать. Ich kann mich noch erinnern, wo ich aufgestanden bin, habe zu ihr gesagt, du, die missbrauchen. Nicht missbrauchen, sondern gebrauchen dich. Die nützen dich aus. Und der Heilige Geist kam zu mir. Олег. Wie hast du dein Schicksal gefunden? Ой, Господь, меня использовали. Oh Herr, man hat mich ausgenützt. Ich war dort. Во всех бочках затычка. Also überall war ich ein Stopfer. И как это было для тебя? Und wie war das für dich so? Разве ты не видишь? Siehst du das nicht? Именно это и привело тебя. Genau das hat dich dazu geführt. В твою судьбу. In dein Schicksal. Не лишай ее судьбы. Und lasse dieses Schicksal nicht verlieren. Иногда мы такие, мы говорим детям, не позволяй никому использовать. Manchmal sagen wir zu unseren Kindern, lass dich nicht ausnützen. И они не позволяют. Und sie lassen das auch nicht zu. Они живут такие гордые. Sie leben so stolz vor sich hin. И неквалифицированные. Und absolut unqualifiziert. Иногда мы делаем такое сильное ударение. Manchmal betonen wir das zu sehr. И в заключение скажу, мы должны делать ударение на обучение. Учитесь, учитесь, учитесь. Möchte ich sagen, ja natürlich, sagt, die sollen lernen. Как завещал великий Иисус. Wie unser großer Jesus gesagt hat, wir sollten lernen. Давид не был неучим. Der David war keiner, der nicht lernen konnte. Он был очень талантлив, очень способный. Он писал псалмы, писал. Er war sehr begabt, er war sehr talentiert. Библии, он создавал собственные музыкальные инструменты. Er hat sogar seine eigenen Instrumente gemacht. Он такие псалмы писал, что мы до сих пор читаем. Er hat solche Psalmen gedichtet, dass wir bis heute sie lesen und uns bewundern. Почему, друзья, мы даже не понимаем, насколько они прекрасны? Und die sind so wunderschön. Потому что на иврите они написаны в рифму. Denn in Hebräisch sind sie im Rhythmus geschrieben, also gereimt. Мой старший сын, он живет в Израиле, он в совершенстве владеет ивритом. Also mein größter Sohn, der große Sohn, der wohnt in Israel und der beherrscht Hebräisch. И он говорит про наш перевод, русский перевод Библии, говорит, папа, у вас, говорит, не синодальный перевод, а синодальный. Also er sagt über unsere Übersetzung auf Russisch, dass es nicht synodale, sondern eine weit weg also weit weg übersetzte Psalmen, so ähnlich. И слава Богу, что он умел эти, кидать эти камни очень точно. Gott sei Dank konnte er sehr mutig diese Steinschleuder beherrschen. У него были эти навыки. Also er hat diese, der hat diese Meisterhaft erlernt. Не его стихи, не его навыки привели его к месту его Aber судьбы. Nicht das, was er gemacht hat, nicht seine Gedichte haben in sein Schicksal reingebracht. Я думаю, если бы он не взял эту сумку, ich denke, wenn er diese Tasche nicht genommen hätte, он бы только по консервным банкам в лесу кидал. Dann hätte er nur bloß die Dosen im Wald abgeschossen, mehr nicht. И так бы никогда не вошел в то, что Бог для него приготовил. Und würde niemals da reingehen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Я знаю многих молодых людей. Ich kenne viele junge Leute. У них один диплом, другой диплом, Sie haben третий einen диплом nach dem anderen. Суперспособные люди. Also die sind super talentierte Menschen. Просто никто не дал им сумки. Aber es hat ihnen einfach keiner diese Tasche gegeben. Их научили кидать камнями. Man hat sie gelernt, die Steine zu schleudern. Их научили там писать контрольные работы. Man hat sie gelernt, diese Schulaufgaben zu schreiben. Тебе бы найти свою сумку. Aber jetzt sollte man seine Tasche finden. И ты не представляешь, können. Как Бог может поднять тебя. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie Gott dich erhöhen kann. Сделай себя полезным. Denn mach dich nützlich. Чем более ты полезный, je nützlicher du bist, тем более ты ценный. Desto wertvoller du bist. Иисус обнищал, Jesus wurde arm, чтобы мы могли обогатиться, damit wir reich werden. Послужи кому-то. Diene jemanden. Есть одно очень важное слово. Es gibt ein sehr wichtiges Wort. Одна очень важная фраза. Eine sehr wichtige Phrase, которая может привести тебя прямо в центр Божьей судьбы. Die dich genau in das Zentrum deines Schicksals, was Gott dich vorbereitet hat, führen kann. Хочешь ее услышать? Möchtest du sie hören? Чем могу помочь? Mit was kann ich dir helfen? Чем могу помочь? Mit was kann ich helfen? Ты даже не представляешь, куда эти три слова могут привести тебя. Du kannst dir nicht vorstellen, wohin dir diese Worte dich führen können. Ты не можешь высчитать. Du kannst das nicht sogar rausrechnen. Потому что нету прямой связи. Denn es gibt keine direkte Verbindung. С этой сумкой. Also mit dieser Tasche. С твоей судьбой. Und mit deinem Schicksal. Но она ведет тебя в судьбу. Aber sie führt dich zu deinem Schicksal. Мог ли Моисей высчитать? Konnte denn der Mose das rausrechnen? Когда, помните, когда он убежал от фараона? Könnt ihr euch erinnern, als er geflüchtet ist vom Pharaon? Он был в розыске. Er wurde gesucht. И он сидел там рядом с колодцем. Er saß da neben einem Brunnen. И увидел, как какие-то пастухи обижают каких-то девчонок. Und hat gesehen, wie irgendwelche Hirten irgendwelche Mädels beleidigt haben. Он мог бы просто им рассказать историю. Er hätte ihnen einfach eine Geschichte erzählen können. Ваши проблемы вообще не проблемы. Eure Probleme sind nicht einmal Probleme. Хотите, я расскажу про настоящие проблемы? Soll ich euch wirklich über echte Probleme я erzählen? Еще несколько дней назад был сыном дочери фараона. Ich war noch vor ein paar Tagen der Sohn von Pharao. А теперь und я в розыске. Und jetzt bin ich ein gesuchter Mann. Я потерял все. Ich habe alles verloren. Но вместо этого нытья. Aber anstatt von diesem Jammern. Он сказал три волшебных слова. Hat er drei Zauberworte gesagt? Чем могу помочь? Mit was kann ich helfen? Он отогнал этих пастухов. Er hat diese Hirten verjagt. Он не обязан был. Er war nicht verpflichtet, das zu tun. Он помог им. Er hat ihnen geholfen. Они даже его домой не позвали. Die haben ihn nicht einmal nach Hause gerufen. Ну я помогаю им, и что, они неблагодарные. Und du kannst sagen, du, ich helfe ihnen und die sind nicht einmal dankbar dafür. Они пришли домой к папе. Aber к папе пришли, к папе. Aber die sind zu Papa gekommen. И папа говорит, что рано пришли? Und der Papa hat gefragt, wieso seid ihr zu früh gekommen? Друзья мои. Meine Freunde. Люди, которым ты помогаешь, могут быть неблагодарным. Menschen, denen du helfen wirst, werden können nicht, müssen nicht, sind nicht immer dankbar. Но слава Богу за папу. Aber Gott sei Dank für unseren Papa. Папа все видит. Der Papa sieht alles. И папа всегда воздает. Und der Papa belohnt immer. Папа видящий тайны. Der Papa sieht das alles. Was dir тебе явно. Und der sieht das im Geheimen und tut sich das offenbart sich das im Offenen. Also er belohnt dich so. Иногда это не происходит в этот же день. Und manchmal passiert das gleich am selben Tag. Иногда долгое время это занимает. Manchmal kommt eine Zeit lang vorbei. Но за 30 лет служения папе. Aber für, innerhalb von diesen 30 Jahren, was ich dem Papa diene, я чему-то научился. Habe ich etwas gelernt. У папы длинная память. Papa hat ein sehr, sehr langes Gedächtnis. Он ничего не забывает. Also er vergisst nie etwas. И папа говорит. Und Papa sagt. Ну-ка, придите, приведите его сюда. Also bringt ihn mal daher. И в один день. Und an einem Tag. У него было место, где жить. Hat er einen Ort, wo er leben konnte. У него была работа. Er hatte eine Arbeit. У него был умный тесть. Потом последствия и жена. Er hat einen klugen Schwiegervater gehabt und hat eine Frau bekommen. Мог он себе высчитать это или нет? Hätte es vorher ausrechnen können? Нет. Nein. Это не высчитывается. Das kann man nicht berechnen. И в этом есть вся прелесть. Und darin ist diese Schönheit, diese Zauber. Ты просто опускаешься. Du gehst einfach runter. И моешь ноги. Und wäschst die Füße. И даже не представляешь. Und kannst es dir nicht einmal vorstellen. Бог дает тебе имя. Gott gibt dir den Namen. Выше другого имени. Höher als die anderen Namen. Друзья мои. Meine Lieben, давайте входить в нашу судьбу. Lass uns in unser Schicksal reingehen. Давайте доверять молодым. Lass uns den Jungen vertrauen. Иногда мы боимся, что вот они переработаются, они вот такие устанут, они разочаруются. Manchmal haben wir so Angst, dass sie zu viel arbeiten, dass sie dann enttäuscht werden. Сумки не разочаровывают. Denn die Taschen werden nicht enttäuschen, сумки поднимают. Sondern die Taschen erhöhen.